Die Tage waren damals länger, in jenem längst vergangenen Sommer an der See. Die Luft war milder und das Sonnenlicht goldener. Die Männer trugen makelloses weißes Leinen, wenn sie die Strandpromenade auf- und abmarschierten. Und die Frauen weiße Spitze und breitkrempige weiße Hüte. 2 Jahre nach dem Ende des Weltkrieges herrschte überall ein Gefühl der Erwartung. Als harrte gleich hinter der nächsten Ecke etwas ganz Wunderbares. Lissy Borden mit dem Beile hackt Mama in 40 Teile. Das Ergebnis freut sie sehr. Bei Papa wird's ein Teilchen mehr. Es muss in jenem Sommer außer Miss Lissy noch andere Frauen gegeben haben, die Trauer trugen. Aber wahrscheinlich war ich so mit mir selbst beschäftigt, dass ich sie einfach nicht sah. Miss Lissy nicht wahrzunehmen hingegen wäre mir schwer gefallen. Sie war unsere Nachbarin. Sie hatte das weiße Ferienhaus neben unserem gemietet. Jeden Morgen beobachtete ich, wie sie geschäftig durch den sandigen Vorgarten ging und die Straße hinuntereilte. Eine kleine, flinke Gestalt, die Handtasche über den Unterarm gehängt wie ein Vorhängeschloss, den Körper nach vorn gebeugt wie gegen einen Wind. Lissy Borden mit dem Beile hackt Mama in 40 Teile. Das Ergebnis freut sie sehr. Bei Papa wird's ein Teilchen mehr. Sie war unsere Nachbarin und sie war berüchtigt. Ich bezweifle, dass es in ganz Neuengland, ja in den ganzen Vereinigten Staaten, ein einziges Kind gab, das den berühmten Knittelvers über sie und das Beil nicht gehört hatte. Ja, unsere Nachbarin war in der Tat die Lissy. Die Frau, die fast 30 Jahre vorher wegen des schrecklichen Mordes an ihren Eltern vor Gericht gestanden hatte. Miss Lissy von Walter Satterthwaite. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Erster Teil. Die Geschworenen haben sie für nicht schuldig befunden. Dann ist die Wahrheit also, dass sie es nicht getan hat. Ach, die Wahrheit, Emily. Die kennen nur Miss Lissy und der liebe Gott. Aber nach dem Gesetz hat sie Anspruch darauf, mit Respekt behandelt zu werden. Ah ja. Ja, Audrey? Aus Fall River ist noch nie etwas Gutes gekommen. Diese Unterhaltung fand an einem dieser trägen Sonntage statt, wie es sie heute nicht mehr gibt. Vater las seine Boston Herald. Meine Stiefmutter stickte und stopfte sich dabei Pralinen in den Mund. Vater behandelte sie wie immer mit Geduld. Aber mit einer Geduld, die im Laufe der Jahre ihre ursprüngliche Zärtlichkeit verloren hatte. Ah. Was sperrst du denn den Mund so auf, Kind? Willst du Fliegen fangen? Einen Tag später begegnete ich Miss Lissy von Angesicht zu Angesicht. In Drummonds Süßwarengeschäft. Ich hatte John, dem Sohn des Besitzers, kokett einen Abschiedsgruß zugesäuselt und war dabei direkt in sie hineingerannt. Du bist die kleine Burton, von nebenan. Mhm. Hast du auch einen Vornamen? Emily. Emily. Lissy Borden. Mit meinen 14 Jahren hatte man mir noch nicht oft einen Händedruck angeboten und so kam ich mir jetzt sehr mondän vor. Im ersten Moment hatte mich die Begegnung erschreckt. Unerklärlicherweise empfand ich aber schnell so etwas wie Verwandtschaft mit dieser Lissy Borden. Und wie kommt es dann, dass du mich noch nie besucht hast? Ich bin ja nicht eingeladen worden. Dann müssen wir das auf der Stelle korrigieren. Hättest du Lust, um 4 Uhr zum Tee zu kommen? Heute? Wenn nicht heute. Nein, heute Nachmittag wäre prima. Dann ein andermal. Ich würde sehr gern kommen, wirklich. Also um 4. Wenn Vater an dem Tag da gewesen wäre, hätte ich ihn bestimmt um Erlaubnis gebeten. Aber er war die Woche über in Boston, wo er etwas ungeheuer Wichtiges mit Aktien und Wertpapieren machte. Mit meiner Stiefmutter über den Besuch bei Miss Lissy zu sprechen, kam nicht in Frage. Sie hätte ihn rundweg untersagt. Nicht etwa aus Sorge um meine Sicherheit. In diesem Stadium unseres Zusammenlebens hätte sie mich mit Wonne, einer ausgemachten Hexe, überlassen. Sondern wegen der Nachbarn. Sie liebte Skandale. Aber nur die der anderen. Wir werden dicke Freunde, nicht wahr, Schätzchen? Ich werde kurz über meine Stiefmutter sprechen müssen, da sie, wenn auch unwillentlich, eine wichtige Rolle bei den späteren Ereignissen spielen wird. Schätzchen. So begrüßte sie mich damals, als Vater sie aus dem Sanatorium mitbrachte, in dem er seine Tuberkulose auskuriert hatte. Sie war dort seine Krankenschwester gewesen und nun sollte sie unsere neue Mutter sein. Ich war damals 6 Jahre alt. Und mein Bruder William 10. Wir konnten nicht verstehen, dass unser Vater nicht merkte, dass diese aufgedonnerte und schon damals übergewichtige Frau nur Theater spielte. Du musst mir eine Chance geben, Schätzchen. Mhm. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Um Boshaftigkeit zu vermeiden, muss ich zugeben, dass sie sich am Anfang wahrscheinlich ehrlich bemühte, meinen Bruder und mich zu mögen. Und heute schäme ich mich manchmal, wenn ich an einzelne Momente denke. Aber wer behauptete, dass wir sie hassten, hatte schlicht und einfach nicht recht. Hass setzt, genau wie Liebe, voraus, dass man den anderen akzeptiert, ihn als Person gelten lässt. Was wir für unsere Stiefmutter empfanden, war etwas weitaus Schlimmeres. Es war Verachtung. Ziehe eine Karte und schau sie dir sorgfältig an. Aber lass mich nicht sehen, welche es ist. Mhm. Gut. Wirst du sie dir auch merken können? Natürlich. Jetzt steck die Karte wieder in das Spiel. Wo immer du möchtest. Und jetzt werden wir die Karte durch den Stoß wandern lassen und durch den Tisch, sodass sie unten herauskommt. Sie meinen, dass sie durch die Tischplatte geht? Genau. Ich hatte mein Wort gehalten. Und nun saß ich bei Miss Lissy auf der Veranda und sie brachte mir Kartentricks bei. Auf dem Mahagonitisch vor uns standen Unmengen Teegebäck. Ein Mahagonitisch auf der Veranda. Auch sonst wirkte alles viel gediegener und teurer als bei uns. Wie haben Sie das gemacht? Muss wohl Zauberei sein. Oh, bitte nochmal. Ein Zauberer wiederholt niemals einen Trick. Nur ein einziges Mal. Stört es dich, wenn ich rauche? Nein, natürlich nicht. Sind das Zigarren? Eine schreckliche Angewohnheit. Also gut, nimm eine Karte. Den ganzen Juni und Juli hindurch verbrachte ich fast jeden Nachmittag ein paar Stunden bei Miss Lissy. Sie war eine außerordentliche Kartenkünstlerin. Ich lernte, wie man Karten zurechtbiegt, wie man eine Karte mit Paraffin gleitfähig macht, wie man nur oben liegende oder nur unten liegende Karten austeilt. Und niemand, so dachte ich damals, wusste etwas davon. Diese Frau hatte also die zerstückelten und blutüberströmten Leichen ihres Vaters und ihrer Mutter gesehen. Nur manchmal dachte ich daran und konnte es nicht glauben. Im August, als die entsetzliche Hitze kam, fand der erste Mord statt. Morgen, Mrs. Mortimer. Hallo, Emily. Wie fühlst du dich heute Morgen? Heiß und furchtbar verschwitzt. Pferde schwitzen, Männer transpirieren, aber Frauen ist warm. Wenn das so ist, ist mir eben warm wie einem Schwein. Emily, du solltest sie nicht noch ermutigen, Esther. Entschuldige. Ist William schon heruntergekommen? Nein, und wenn er sich nicht bald nach unten bequemt, gehe ich hinauf und gebe ihm eins hinter den Löffel. Gefällt dir der Sommer hier, Emily? Ja, bis es so heiß geworden ist. Kann ich ein bisschen Kaffee haben? Kann ich bitte ein bisschen Kaffee haben? Kann ich bitte ein bisschen Kaffee? Nein, das kannst du nicht. Also wenn dein Vater meint, dir sonntags Kaffee geben zu müssen, so ist das seine Sache. Ich weigere mich, deiner Gesundheit zu schaden. Na, hast du recht. Tut mir leid, Leute. Keine Zeit. Hallo, Mrs. Mortimer. Hallo, William. Muss gleich rüber zu Andy. Wir wollen die Küste hochfahren und picknicken. Setz dich einen Moment, William. Mensch, Audrey, ich kann nicht. Setz dich hin oder es wird dir leid tun. Na schön. Was gibt's? Ihr zwei haltet euch wohl für sehr klug. Tja, ich glaube, dem ist so. Papis kleine Lieblinge. Aber ich weiß so einiges über euch, was der liebe Papi nicht weiß. Ich muss jetzt wirklich gehen, Audrey. Du bleibst hier, Esther. Du sollst sehen, mit was für Früchtchen ich es zu tun habe. Ja, Emily, glaubst du etwa, ich hätte nicht gesehen, wie du in das Haus dieser grässlichen Frau schleichst? Glaubst du, ich wüsste nicht, was ihr dort treibt? Was wird wohl dein Vater dazu sagen, wenn er erfährt, dass du mit einer Mörderin verbotene Spielchen machst? Oh, Dreh, lass doch. Verbotene Spielchen? Wozu sind dann diese Karten, junge Dame? Woher hast du die? Du hattest kein Recht. Erzähl du mir nicht, was ich für Rechte habe. Es heißt, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist. Fasst sie dich an? Lässt du dich von ihr anfassen? Was? Audrey, lass sie in Ruhe. Und du? Glaubst du etwa, ich hätte dich und diese billige Grady-Schlampe nicht gesehen? Was? Wie ihr euch draußen auf dem Rasen begrapscht habt, wie Tiere? Nimmst du sie schon her? Aber Audrey... Der Teufel soll dich holen. Naja, nur zu, verfluche mich ruhig. Dein Vater wird auch das erfahren. Du bist ein ganz gemeines Luder. Wage es ja nicht, mich so zu nennen, du mieser kleiner Dreckskerl. Dreckskerl. Ich bin für dich nicht gut genug. Ich bin bloß die dicke, alte Audrey. Das wird dir noch leid tun. Ohne ein weiteres Wort drehte sich William um und verließ das Haus durch den Hintereingang. Audrey lief ihm nach und rief an der Tür noch einmal, du Dreckskerl. Ich nutzte den Augenblick, um schnell einen Schluck Kaffee aus Audreys Tasse zu trinken. Dann lief ich nach oben in mein Zimmer. Mir war, als hätte man mir Gewalt angetan. Was würde Vater sagen, wenn er erfuhr, dass ich fast jeden Tag zu Miss Lissy gegangen war? Und was hatte William bloß mit Marge Grady getan, dass aus ihr eine Schlampe geworden war? Ich hörte die vordere Haustür ins Schloss fallen. Meine Stiefmutter war jetzt allein. Sie rief nach mir, aber ich antwortete nicht. Ich legte mich aufs Bett und schlief ein. Audrey? Audrey? Als ich ungefähr 2 Stunden später erwachte, fand ich meine Stiefmutter im Gästezimmer. Sie lag auf dem Bett. Ihre Stirn war aufgeschlitzt. An ihrer Wange hing ein loser Hautlappen herunter. Ihr linkes Auge fehlte. Ihr ganzer Körper war vom Blut überzogen. Ist ja gut, Kind. Ist ja gut. Emily, du musst jetzt sehr tapfer sein. Und sehr stark. Du stehst unter Schock. Es gibt Dinge, die getan werden müssen. Sei jetzt tapfer, Emily. Alles wird wieder gut, dafür sorge ich. Ich bin gleich wieder da. Erst später wurde mir klar, dass Miss Lissy in das Gästezimmer unseres Hauses ging. Zu dem furchtbaren Ding aus Fleisch und Knochen, das dort auf dem Bett lag. Ich sah die Szene wieder vor mir, grell beleuchtet wie im Blitzlicht eines Fotografen. An den Wänden, an der Decke, auf dem Bett, überall Blut. Ich stürzte in die schützende Einsamkeit einer Kälte, die sich um mich herum verdichtete. Hallo, ich bin Officer Medley. Aber du kannst Tom zu mir sagen. Hallo. Dein Vater ist während der Woche vermutlich daheim in Boston. Ja. Wir werden uns sofort mit ihm in Verbindung setzen. Ich habe bereits veranlasst, dass Mr. Burton benachrichtigt wird. Danke, das war sehr aufmerksam von Ihnen, Madam. Ich weiß, dass du jetzt ganz durcheinander bist. Aber wie ich gehört habe, hat es nebenan einen schrecklichen Unfall gegeben und ich musste dazu ein paar Fragen stellen. Glaubst du, dass das möglich ist? Kein Unfall. Natürlich nicht, Schätzchen. Das ist Maria und Josef, Tommy. Du müsstest mal sehen, was die fiesen Schweine mit dir gemacht haben. Wie in einem Schlachthaus sieht's da aus. Frank. Mein Gott, Tommy, in Stücke haben sie die gehackt wie ein Kalb, dass die Knochen rausstehen und das Hirn über die Bettlaken läuft. Herrgott, noch mal, Frank. Sie Trampel, Sie Flegel, wie können Sie es wagen? Das Mädchen hat einen schweren Schock erlitten und Sie kommen hier hereingeplatzt wie ein Operettenbuffo. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mein Haus auf der Stelle verlassen würden. Nun halten Sie aber mal die Luft an, Lady. Ihnen scheint nicht klar zu sein, mit wem Sie hier eigentlich reden. Frank, lass es gut sein. Hast du die gehört? Kommandiert mich hier rum. Und das, wo wahrscheinlich sie die alte Dame kalt gemacht hat. Alle Welt weiß doch, dass die gottverdammte Lissy Borden ihre Ollen abgemurkst hat. Ich glaube, jetzt reicht es. Ich kenne meine Rechte und die des Kindes. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass in Kürze mein Anwalt hier sein wird. Und... wer, wenn ich fragen darf, sind Sie? Da Silva, Polizeichef. Der Mann, der plötzlich mitten im Zimmer stand, war in Zivil und bis auf das weiße Hemd schwarz gekleidet. Das passte zu seinen kalten, dunklen Augen. So, so. Wieder mal Dummheiten gemacht, Lissy. Kennen wir uns? Wir hatten mal miteinander zu tun. Ich war der Polizist, der damals den Dachboden in eurer Scheune untersucht hat. Sehen Sie nach, Medley. Dies ist mein Haus. Wenn hier jemand öffnet, dann ich. Wie Sie wünschen. Miss Lissy kam mit 2 Männern zurück. Der eine von ihnen war der Arzt. Der zweite Mann war vielleicht Ende 20, trug einen Anzug aus weißem Leinen und weiße Lackschuhe. Mit seinem scharf geschnittenen Gesicht, den grünen Augen und dem ironischen Lächeln war er eine verwegene und elegante Erscheinung. Ich konnte nicht aufhören, ihn anzustarren. Wie ich sehe, hat Miss Borden keine Zeit verloren und auch keine Kosten gescheut, sich einen Rechtsbeistand zu besorgen. Ist das nicht Ihr gutes Recht, alter Knabe? So, meine Kleine, schön den Mund aufmachen und A sagen. Ah, sie hatte einen Schock, keine Laryngitis. Ja, natürlich. Dann wollen wir mal den Puls fühlen, ne? Schock, jawohl, ohne Zweifel. Kamillentee und viel Bettruhe. Und damit wir schlafen können, ein leichtes Beruhigungsmittel. Erst müssen wir ihr einige Fragen stellen. Ich fürchte nein, alter Knabe. Slocum, nebenan ist ein Mord verübt worden. Und bis jetzt ist sie unser einziger Zeuge. Alles zu seiner Zeit. Sie haben doch gehört, was der Doktor gesagt hat. Das Mädchen steht unter Schock. Wen genau vertreten Sie hier eigentlich? Miss Borden. Und die kleine Miss Burton natürlich. Aber ich habe versäumt, mich den Damen vorzustellen. Daryl Slocum. Miss Borden. Guten Tag. Miss Burton. Er lächelte ein strahlendes Lächeln ohne jede Ironie. Und dann machte er eine schnelle, geschmeidige Verbeugung wie ein Europäer. Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht schoss. Und gleichzeitig wusste ich, dass dies der Mann war, den ich eines Tages heiraten würde. Sie können Emily zu mir sagen. Danke. Na gut, wir werden das Mädchen später vernehmen. Miss Borden. Miss Borden hat das Recht, sich mit ihrem Anwalt zu beraten, bevor sie irgendwelche Fragen beantwortet. Wir können Miss Borden ersuchen, uns auf das Revier zu begleiten und eine offizielle Aussage zu machen. Als Ihr Anwalt würde ich ihr davon abraten. Miss Borden, haben Sie Informationen irgendwelcher Art, die der Polizei dienlich sein könnten? Nein. Na bitte, alter Knabe. Ein Mord ist verübt worden, Slocum. Bedeutet Ihnen das gar nichts? Natürlich bedeutet mir das etwas. Ich bin ein Beauftragter des Gerichts, genau wie Sie. Ich würde vorschlagen, wir gönnen den Damen eine Ruhepause. Und morgen Nachmittag, sagen wir um 2, treffen wir uns alle wieder hier. Als Chief da Silva und die beiden Officer gegangen waren, bedankte sich Miss Lissy etwas steif, fast schüchtern bei Mr. Slocum, als wäre sie es nicht gewöhnt, in jemandes Schuld zu stehen. Ich fühlte mich müde und immer noch benommen und war froh, als Miss Lissy mir ihr Gästezimmer anbot. Wenn du geschlafen hast, fühlst du dich besser. Hier sind die Tabletten, die dir Dr. Bone verschrieben hat. Glauben Sie, dass mein Vater bald kommen wird? Ich bin sicher, dass er schon auf dem Weg ist. Miss Lissy? Ja, Liebes? Wie alt schätzen Sie Mr. Slocum? Mr. Slocum? Ich weiß nicht recht, 27, 28. Warum fragst du? Nur so. Er scheint schrecklich klug zu sein, nicht wahr? Schrecklich klug. Und jetzt schläfst du. Ich verspreche dir, sobald dein Vater da ist, schicke ich ihn zu dir herauf. Danke, Miss Lissy. In 10 Jahren, wenn du 24 bist, ist Mr. Slocum erst 37. Na ja. Daddy? Ja, Kleines. Oh, Daddy. Kleines. Ich klinge bestimmt wie eine Gans. Daddy, es war schrecklich. Ich weiß, Kleines. Ich habe sie gesehen. Du hast sie gesehen? Jemand musste sie identifizieren. Oh. Wer könnte Audrey das angetan haben? Ich weiß es nicht. Ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Miss Lissy war wunderbar. Ohne sie... Ich weiß. Hättest du etwas dagegen, wenn ich erst mal hier bleibe? Sie ist meine Freundin. Wäre sie gestern nicht da gewesen... Daddy, ich kann nicht ins Haus zurück. Ich weiß. Wo ist William? Wir können ihn nicht finden. Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht sagen kannst. Ja, er wollte zu Andy. Die Polizei hat schon mit Andy gesprochen. Er war nicht dort. Und niemand hat ihn gesehen. Ich konnte Vater einfach nichts von dem Streit zwischen Audrey und William erzählen. Er hatte so elend ausgesehen, so schrecklich traurig. Um 12 Uhr trafen wir uns in Miss Lissys Wohnzimmer, zu einem Kriegsrat, wie Vater sagte. Miss Lissy hatte nämlich darauf bestanden, dass ein Pinkerton-Mann hinzugezogen würde. Ein richtiger Privatdetektiv. Was macht denn hier? Was kannst du nicht machen? Mann hier. Hey. Auf was warten diese Leute denn? Haben die nichts Besseres zu tun? Wohl kaum. Das sind bestimmt 200. Man sollte meinen, dass sie es früher oder später müde werden. Das werden die niemals müde. Aber die Leute sind doch schon seit Stunden da draußen. Seit Stunden? Die ganze Nacht über. Ich glaube, unser Pinkerton ist eingetrudelt. Soll ich ihn hereinlassen? Ja, bitte. Vater, was wollen die Leute denn? Ich weiß es nicht. Und ich möchte es auch gar nicht wissen. Hey. Wir konnten jetzt sehen, wie die wartende Menge zurückwich und einen einzelnen Mann durchließ, der an der Tür von Mr. Slocum begrüßt wurde. Das sollte der Privatdetektiv sein. Ich bin nicht ganz sicher, was ich erwartet hatte. Aber ich fand, ein Privatdetektiv sollte wie eine Kreuzung zwischen Sherlock Holmes und Buffalo Bill aussehen. Er sollte nicht klein und gedrungen und fast kahl sein. Er sollte auch keinen braunen Anzug tragen, der aussah, als hätte er darin geschlafen. Entschuldigung, dass ich mich verspätet habe. Da draußen wimmelt's ja nur so von Aasgeiern. Darf ich vorstellen? Harry Boyle. Setzen Sie sich, Harry. Danke. Ich werde den Sachverhalt mal darlegen. Gestern wurde im Haus nebenan Mrs. Audrey Burton ermordet. Die kleine Emily hier, ihre Stieftochter, hat sie gefunden. Auweia, Kleine, das muss ja hart gewesen sein. Zunächst mal der Autopsiebericht. Emily, du... Ich bin wieder in Ordnung. Bist du sicher? Mhm. Gut. Also, Mrs. Burtons Tod wurde verursacht durch eine Reihe von Schlägen mit einem schweren, scharfen Gegenstand. Wahrscheinlich ein Beil. Ein Beil? Es waren insgesamt 25 Schläge. Ungefähr 2 Stunden nach ihrer letzten Mahlzeit muss sie gestorben sein. Wir haben die Aussage einer gewissen Mrs. Mortimer, dass sie an dem betreffenden Morgen um 8.30 Uhr mit Mrs. Burton gefrühstückt hat. Dann ist es also gegen 10.30 Uhr passiert? Ja, irgendwann zwischen 10 und 11. Hat die Polizei die Tatwaffe? Nein. Und wen haben die in Verdacht? Im Moment sind es 4 Personen. Ihr Sohn, Mr. Burton. William war es nicht. Nein, bestimmt nicht. Aber laut Mrs. Mortimers Aussage hatten ihr Sohn und Mrs. Burton gestern eine Auseinandersetzung. Audrey war manchmal schwierig. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Ausgeschlossen. William würde niemals eine Frau schlagen. Anscheinend war Mrs. Burton diejenige, die Schläge austeilte. Sie hat ihn geschlagen? Es ist wahr, Dad. Ich war dabei. Audrey hat ihn geschlagen? Sie war böse. Sie war wütend. Sie... Ja, aber warum hast du mir das nicht gesagt? Ich habe... Auf jeden Fall ist Mr. Burtons Sohn seit gestern verschwunden. Gibt's schon einen Haftbefehl? Nein. Der zweite Verdächtige sind Sie, Mr. Burton. Ich? Ehemänner sind immer verdächtig, wenn eine Ehefrau ermordet wird. Die dritte auf Ihrer Liste ist Miss Borden. Erst die dritte? Aber die erste im Herzen von Chief Da Silva. Da Silva? Unser Polizeichef war Streifenpolizist in Fall River, als Miss Bordens Eltern ermordet wurden. Er glaubt, dass Miss Borden damals zu Unrecht freigesprochen wurde. Richtig, der Polyp auf dem Dachboden. Tja, und dann scheinen einige Polizisten zu glauben, dass Emily Mrs. Burton getötet hat. Das ist absurd. Ein 14-jähriges Mädchen? Und doch hatte die Polizei recht, ich war schuldig. Hatte ich nicht 1000-mal gewünscht, dass Audrey fort wäre, fort aus unserem Leben? Und als sie in der Küche auf meinen Bruder einschlug, hatte ich da nicht aufrichtig gewünscht, dass sie tot sei? Emily, wir alle wissen, dass du es nicht getan hast. Und darum finde ich, dass du uns sagen solltest, was gestern vorgefallen ist. Als ich von meinen regelmäßigen Besuchen bei Miss Lissy und den Kartenkunststücken erzählte, war Vater nicht einmal böse. Hätte ich es ihm nur schon früher gesagt, vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Du weißt also nicht mehr, ob die Haustür abgeschlossen war? Nein. Es war so grauenhaft. Ich wollte nur raus. Zu Miss Lissy. Schon gut. Laut Polizeibericht gab es nirgendwo Anzeichen für einen Kampf. Vermutlich hat Mrs. Burton geschlafen, als es passierte. Und Emily ebenfalls. Ein Einbrecher könnte das Haus betreten haben, der aus irgendeinem Grund in Panik geriet. Nicht wahrscheinlich, wenn abgeschlossen war. Wo bewahrte Mrs. Burton ihren Schlüssel auf? An einem Nagel in der Küche. Als Sie mit der Polizei das Haus überprüft haben, ist Ihnen da aufgefallen, ob er noch da war? Nein. Na gut. Ich würde vorschlagen, Emily und Miss Borden machen jetzt vor der Polizei ihre Aussage und wir versuchen, ihren Sohn zu finden, Mr. Burton. Ja, gut. Und wo komme ich ins Spiel? Das liegt bei Miss Borden. Ich möchte, dass Sie hier vor Ort Nachforschungen anstellen. Was für Nachforschung? Ich habe heute bei der hiesigen Zeitung eine Annonce aufgegeben und eine Belohnung ausgesetzt für Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung des Mörders führen. Falls sich jemand meldet, möchte ich, dass Sie dem nachgehen. Eine Belohnung? $5,000. Aber Miss Borden, ich... Bitte, es ist mein Geld. Dann möchte ich mich wenigstens daran beteiligen. Das ist eine Menge Moos, Miss Borden. Damit locken Sie einen Haufen Spinner aus Ihren Löchern. Möglicherweise finden wir auch etwas heraus, das die Polizei nicht erfahren wird. Die wird nicht gerade begeistert sein, wenn ich anfange, in dem Fall herumzustochern. Also, nehmen Sie den Auftrag an? Klar. Und was machen wir mit den Spinnern da draußen? Mal sehen, was Chief da Silva sagt. Es ist seine Aufgabe. Mr. Slocum, muss ich es der Polizei erzählen? Was? Dass William gesagt hat, das wird dir noch leid tun. Ja, leider. Hey, Lissy, zeig uns dein Bein. Wollen die Mörderin sehen? Sie war verriegelt. Jetzt weiß ich es wieder. Die Tür war verriegelt. Bist du sicher? Ich bin ganz sicher. Officer, die Tür zur hinteren Veranda, war die eingeklinkt? Ja. War Mrs. Burtons Schlüssel an seinem Platz? Haben Sie ihn gefunden? Nein. Was ist mit forensischem Beweismaterial? Haben Sie im Haus irgendetwas gefunden? Nein. Nein. Slocum, was soll das? Man begeht doch kein derartiges Verbrechen, ohne Spuren zu hinterlassen. Oben ist doch ein Badezimmer, Emily. Ja. Haben Sie im Abfluss nachgesehen, Officer? Na, Mackley? Nein. Und warum sollten wir das? Das liegt doch auf der Hand. Er war vermutlich voller Blut. Wäre da nicht der erste Gedanke, es abzuwaschen, bevor er nach draußen ging? Er? Miss Borden? Miss Borden, kommen wir jetzt zu Ihnen. Sie kannten die verstorbene Mrs. Audrey Burton. Nein. Haben Sie jemals mit ihr gesprochen? Nein. Sie erwarten, dass wir das glauben, obwohl Sie mehrere Monate neben der Verstorbenen gewohnt haben. Was Sie glauben oder nicht glauben, ist für mich ohne Belang. Miss Borden hat Ihre Frage beantwortet, Chief. Welcher Art ist Ihre Beziehung zu Emily Burton? Wir sind befreundet. Hat sie Sie schon früher zu Hause besucht? Ja. Oft? 3-4 Mal die Woche. Und was haben Sie beide bei diesen Besuchen gemacht? Wir haben Karten gespielt. Was für Kartenspiele? Aber das ist doch wohl irrelevant. Ich versuche festzustellen, welche Beziehung zwischen Miss Borden und dem Mädchen besteht, Herr Anwalt. Das haben Sie bereits festgestellt, alter Knabe. Sie sind befreundet. Ob Sie Romeo oder Whist oder Poker gespielt haben, steht mit der vorliegenden Angelegenheit in keinem Zusammenhang. Miss Lissy musste erzählen, wie sie mich versorgt hatte, als ich zu ihr gekommen war. Wie sie nach nebenan ging, um sich davon zu überzeugen, dass Audrey tot war. Wie sie mit dem Anwalt und der Polizei telefoniert hatte. Und bei jeder Frage hakte Chief da Silva so lange nach, bis Mr. Slocum in der Art eines Schiedsrichters unterbrach. Hallo, Chief? Ah, Mr. Boyle. Falls ich erfahre, dass Sie unsere Arbeit in irgendeiner Weise behindern, werde ich sehr enttäuscht sein. Würde mir nicht im Traum einfallen. Denken Sie daran, ich kann Ihnen das Leben ganz schön schwer machen. Schon kapiert. Chief, ich wüsste gerne, ob Sie daran denken, die Polizeiwache vor Miss Bordens Haus zu verstärken. Wieso? Ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Beamten. Sie haben die Meute da draußen ja gesehen. Sie belagert seit gestern Nacht das Haus. Stellen Sie sich vor, wie das aussehen würde, falls Miss Borden oder der kleinen Miss Burton etwas zustoßen sollte. Was würde ich bloß machen, wenn Sie nicht derart um meinen Ruf besorgt wären? Also gut, 2 weitere Beamte. Danke. Ich begleite Sie hinaus. Ein ganz scharfer. Was der wohl zum Frühstück isst? Rasierklingen? Er ist ein guter Polizist. War aber gar nicht gut, dass er den Abfluss übersehen hat. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt beim Chief ein Steinebrett haben, Miss Borden. Nein, wohl kaum. Er ging davon aus, dass Medley die Abflüsse überprüft hat. Es ist der erste echte Mordfall, den diese Leute untersuchen. Da Silva ist der Einzige, der wirklich Erfahrung hat. Vater hatte William noch immer nicht gefunden. Worum alles in der Welt steckte er nur? Warum hatte er sich nicht längst gemeldet? Eine knappe Stunde später, ich war wieder mit Miss Lissy allein, konnte ich vom Fenster aus beobachten, wie 4 Polizisten sich einen Weg durch die Menge bahnten und nebenan in unser Haus verschwanden. Es dauerte noch einmal eine Stunde, bis sie wieder erschienen. Jetzt trugen 2 von ihnen vorsichtig einen Blecheimer, der mit einem Tuch zugedeckt war. Kurz darauf erschien Officer O'Hara, der den Auftrag hatte, das Haus von Miss Lissy zu bewachen. Entschuldigen Sie, aber... Was wollen Sie? Ob Sie wohl so gut wären, mich Ihre Toilette benutzen zu lassen. Kommen Sie herein. Danke. Hallo, Officer. Ah, Miss Burton, wie geht's uns heute? Bestens. Freut mich zu hören. Tja, also... Am Ende vom Flur links. Danke. Wenn ich ihn nicht hereingelassen hätte, hätte er den Garten benutzt. Miss Lissy, ich glaube, dass Sie nebenan etwas gefunden haben, im Abfluss. Das dachte ich mir. Glauben Sie... Das dachte ich mir. Glauben Sie, dass Officer O'Hara es uns erzählt? Ich weiß nicht. Frag ihn, diesen Irren. Officer O'Hara? Ja? Was haben Sie gefunden? Im Abfluss. Nebenan. Ich glaube nicht, dass ich ein kleines Mädchen darüber den Kopf zerbrechen sollte. Ich bin kein kleines Mädchen. Und ich habe schon Schlimmeres gehört. Und Schlimmeres gesehen. Tja, weißt du, ich wollte das schon die ganze Zeit loswerden. Nämlich, dass das gestern wohl ein bisschen unüberlegt war, wie ich da reingeplatzt bin und drauf losgeplappert habe wie ein verdammter Idiot. Und deshalb sage ich jetzt, dass es mir leid tut. Danke. Aber könnten Sie mir nicht sagen, was Sie nebenan gefunden haben? Bitte, Officer. Also, die haben eine Heidenarbeit gehabt, haben ewig gebraucht, um an den Siphon ranzukommen. Aber Sie haben etwas gefunden? Ja, das haben sie. Blut? So ist es. Blut. Das eigene Lebensblut deiner armen Stiefmutter. Für mich war damit etwas Wichtiges bewiesen, dass William sie nicht getötet hatte. Natürlich, auch ein so sanfter und ehrenwerter Mensch wie er konnte einen Anfall von Geistesstörung erleiden. Aber auf keinen Fall wäre William hinterher seelenruhig unter die Dusche gegangen und hätte sich abgebraust. Also konnte es nur einen Grund dafür geben, dass er sich nicht gemeldet hatte. William wusste gar nicht, dass Audrey tot war. Er musste an einem Ort sein, wo es ihm niemand mitteilen konnte. Plötzlich glaubte ich zu wissen, wo er war. Aber da gab es ein Problem. Miss Lissy? Ja? Was glauben Sie, wie es in der Hölle aussieht? In der Hölle? Warum fragst du? Bitte, Miss Lissy, was geschieht mit den bösen Menschen? Ich glaube, die wirklich bösen Menschen, die sind bereits in der Hölle. Ich hatte William unter Androhung des Höllenfeuers einen Eid geschworen, keinem jemals etwas von dem vorzusagen. Andererseits war ich, logisch gesehen, ohnehin bereits verdammt. Es gab keinen anderen Ausweg. Ich musste es Vater sagen. Sie haben William noch nicht gefunden, Emily. Aber Sie haben etwas gefunden in seinem Zimmer in Boston. Was denn? Die Kleidung, die er gestern anhatte, ein weißes Hemd und eine weiße Hose. Und? Sie war mit Blut befleckt. Er hat es nicht getan. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Aber wenn es nicht Audreys Blut ist... Dann ist es Williams Blut? Bestimmt ist es nichts Schlimmes. Vielleicht hat er sich geschnitten oder Nasenbluten bekommen. Dad, ich... Noch etwas, Emily... Gestern habe ich der Polizei nicht die Wahrheit gesagt. Wie meinst du das? Du wirst es ohnehin erfahren, fürchte ich. Was erfahren? Ich habe eine Freundin in Boston. Ich war bei ihr, als das mit Audrey passierte. Ist das alles? Das macht doch nichts. In den Augen der Polizei und in den Augen der Kirche ist das, was sie und ich getan haben, Ehebruch. Ist sie nett? Emily, es ist eine Sünde. Und hier ist es auch eine strafbare Handlung. Ist sie nett? Ja, das ist sie. Ich liebe sie. Wie heißt sie? Susan. Ich glaube, dass sie dir gefallen würde. Wirst du uns wegen ihr verlassen? Nein, natürlich nicht. Aber ich musste der Polizei von Susan erzählen. Und jetzt haben sie noch mehr Grund, mich des Mordes an Audrey zu verdächtigen. Die Polizei ist dumm. Dad, ich glaube, ich weiß, wo William ist. Du weißt... Aber warum hast du es mir nicht gesagt? Er muss im Vor sein. Im Vor? Was meinst du damit? Es ist im Wald, hinter dem Haus der Großeltern. William hat es schon vor Jahren gebaut. Eine Holzhütte mit Regalen voller Konservenbüchsen und so. Ich fahre sofort hin. Jetzt? Aber es ist doch schon dunkel. Das macht nichts. Ich muss William finden. Ich konnte nicht einschlafen. Vor dem Haus waren immer noch diese Leute. Ihr leises Murmeln und ihre gehässigen Rufe machten mir Angst. Also führte ich ein ernstes Gespräch mit dem lieben Gott. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass es mildernde Umstände für mich gab. Ich hatte zwar einen Eid gebrochen, aber schließlich konnte William verletzt sein. Und Audrey war eindeutig eine Hexe gewesen. Da konnte es doch nicht so schlimm sein, dass ich ihr den Tod gewünscht hatte. Miss Lissy, das ist John, der Sohn von Mr. Drummond, dem Süßwarenhändler. Guten Tag. Ich wollte fragen, ob ich mit Emily sprechen könnte. Aber sicher. Falls sie etwas braucht, ich bin oben in meinem Zimmer. Das ist sie also? Ja. Sie ist ein Psychopath. Was ist das, ein Psychopath? Ein Verrückter, ein Irrer. Oh, John, sie ist einer der nettesten Menschen, die mir je begegnet sind. John war groß und hager und dunkel. Er hatte romantische Höhlen unter den Augen und lange schwarze Wimpern. Bisher war er mein Schwarm gewesen, aber jetzt erschien mir die Sache fragwürdig. Wie konnte ein Junge mit solchen Wimpern so einen Blödsinn reden? Außerdem hatte ich inzwischen Mr. Slocum kennengelernt. Sie hat ihre Eltern umgebracht. Das hat sie nicht. Die Geschworenen haben es gesagt. Pah, ich habe alles über den Prozess gelesen. In der Bibliothek haben sie die alten Zeitungen. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die dabei waren. Was für Leuten? Chief Da Silva, unter anderem. Ach, der kann Miss Lissy nicht leiden. Kann man wohl sagen. Hast du gewusst, dass die Morde im August passiert sind? Am heißesten Tag des Jahres? Na und? Wie bei deiner Stiefmutter. Hör mal, die Bordens hatten im Hof eine Scheune mit einem Dachboden. Beim Prozess hat Lissy gesagt, sie sei dort gewesen, als ihre Eltern ermordet wurden. Und? Am heißesten Tag des Jahres? Auf einem stickigen Dachboden? Chief Da Silva hat damals in der Scheune nach Fußabdrücken gesucht. Er hat keine gefunden und es war dort sehr staubig. Warum hat Da Silva das beim Prozess nicht gesagt? Das hat er. Aber die Verteidigung brachte zwei Kinder. Die sagten, sie wären auch auf dem Dachboden gewesen, einen Tag vorher. So stand Da Silva natürlich wie ein Lügner da. Wieso? Verstehst du, es hätte Fußabdrücke geben müssen. Die Kinder sind geschmiert worden. Von wem? Von deiner Freundin Lissy natürlich. Nenne mir einen guten Grund, weshalb Miss Lissy ihre Eltern umbringen sollte. Der Geschlechtstrieb. Der was? Sie hat ihren sexuellen Impulsen widerstanden und weil die sich nicht ausleben konnten, sind sie gewalttätig geworden. Hä? Ein klassischer Fall von Unterdrückung. Lissy war eine alte Jungfer von 32 Jahren. Wenn du Freud gelesen hättest, wüsstest du Bescheid. Freud? Sigmund Freud, ein deutscher Arzt, hat die Psychologie revolutioniert. Ach. Hast du gewusst, dass Lissy Bordens Mutter gar nicht ihre richtige Mutter war? Sie war ihre Stiefmutter und sie wurde im Gästezimmer ermordet, wie deine Stiefmutter. Du willst doch nicht behaupten, es war die Hitze. Die hat sie 30 Jahre zurückversetzt. Und da ist sie einfach durchgedreht. Jede Wette, dass das Beil noch hier irgendwo rumliegt. Und sie kann jeden Moment wieder durchdrehen. Ich glaube, du bist der Psychopath. Versteh doch, Emily, du bist hier nicht sicher. Du könntest die Nächste sein. Bist du deshalb hergekommen, um mich zu warnen? Ja. Auch. Ich schreibe einen Artikel für die Zeitung. Mein erster echter Knüller. Du? Das kannst du nicht. Wieso? Jedenfalls kannst du nichts von dem schreiben, was ich gesagt habe. Das lasse ich nicht zu. Wir haben Pressefreiheit. Wenn du etwas Schlechtes über Miss Lissy schreibst, verklagt sie dich wegen übler Nachrede und dann will die freie Presse nichts mehr mit dir zu tun haben, das sage ich dir. Ich muss aufmachen. Damit war John als potenzieller Heiratskandidat endgültig aus dem Rennen. Ich war so wütend, als ich Mr. Slocum die Tür öffnete, dass er mich ganz verwundert ansah. John wollte sich unauffällig verabschieden. Mr. Slocum, Sie kennen doch John. Ja, hallo. Er schreibt für die Zeitung einen Artikel über Miss Lissy. Gratuliere. Naja, Sir, so toll ist das Ganze auch wieder nicht. John glaubt, dass Miss Lissy Audrey getötet hat. Ach, tatsächlich. Selbstverständlich hast du das Recht, eine eigene Meinung zu haben, aber Meinungen sind wie Kragenstäbchen. Man muss vorsichtig damit sein, um sich nicht weh zu tun. Das ist gut. Kragenstäbchen. Das muss ich bei Gelegenheit mal verwenden. Betrachte es als dein Eigentum. Danke. Also, dann gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen, Sir. Emily? Wiedersehen. Zwei Stunden später versammelten wir uns alle im Wohnzimmer. Drei Zeugen hatten sich auf die Anzeige von Miss Lissy gemeldet. Als erstes führte Mr. Slocum eine Frau herein, die ein wallendes weißes Seidenkleid trug. Es glich einem antiken griechischen Gewand. Sie war eigentlich eine attraktive Person, nur ihr Lippenstift war zu rot und das Rouge zu kräftig aufgetragen. Nun, Mrs. Archer, was können Sie uns mitteilen? Ich habe erst gestern Abend mit Mrs. Burton gesprochen. Was? Ich verstehe. Sie wissen natürlich, dass Mrs. Burton vor 2 Tagen gestorben ist. Ich ziehe die Wendung hinübergegangen vor. Sie glauben an Spiritismus? Natürlich. Sie sind Madame Hélène, nicht wahr? Viele meiner Klienten benutzen diesen Namen. Tut mir leid, aber in diesem Fall... Da Mrs. Archer sich die Mühe gemacht hat, herzukommen, sollten wir uns die Zeit nehmen, sie anzuhören. Was hat Mrs. Burton Ihnen erzählt? Sie brachte ihre Zuneigung zu ihren Stiefkindern zum Ausdruck. Und auch ihre Vergebung. Vergebung? Wofür? Das hat sie leider nicht näher ausgeführt. Sie sind alle ein bisschen verwirrt, wenn Sie gerade erst hinübergegangen sind. Verständlich. Hat sie zufällig erwähnt, wer sie abgemurkst hat? Sie meinen, wer sie getötet hat? Ja. Nein, bedauere, sie weiß es nicht. Sie schlief nämlich, als es geschah. Das stand in allen Zeitungen. Tatsächlich. Ich lese selten Zeitung. Und sonst? Mrs. Burton erwähnte etwas von einem Schlüssel. Sie sagte, der Schlüssel ist der Schlüssel. Der Schlüssel für die Haustür? Das kann ich nicht sagen, mein Kind. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Nein, wir verloren den Kontakt. Eine schlechte Verbindung? Eine Störung im Äther. Das kommt gelegentlich vor. Mhm. Wenn Sie wollen, könnte ich aber versuchen, wieder Kontakt mit ihr aufzunehmen. Danke, aber ich glaube nicht. Da ist noch etwas, Miss Borden. Ich habe eine Nachricht von Ihrem Vater. Eine? Was Sie nicht sagen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass er noch immer Ihren Ring trägt. Meinen Ring? Es schien ihm sehr daran gelegen zu sein. So. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke, dass Sie mir die Botschaft übermittelt haben. Miss Lissy war nur einen Moment außer Fassung. Schon nach wenigen Sekunden kam wieder Farbe in ihr Gesicht. Und bei der Verabschiedung bedachte sie die Spiritistin mit einem Lächeln, das ebenso ironisch war wie das von Mr. Slocum. Nichts von dem, was sie gesagt hat, hätte sie nicht auch hier in der Stadt erfahren können. Mein Vater trug einen Ring, den ich ihm geschenkt hatte. Meinen Schulabschlussring. Er wurde mit ihm begraben. Einen Moment lang habe ich mich gefragt, wie Mrs. Archer das wissen konnte. Aber dieser Punkt wurde in allen Zeitungen erwähnt. Trotzdem finde ich, dass sie ihre Sache äußerst geschickt gemacht hat. Oh, sie ist gut. Sie hat meiner Sekretärin mehrere $100 abgeknüpft. Wer ist als Nächster dran? Miss Claire Hemmel. Sie gehörte zu den seltenen Menschen, die an einem Übermaß an Präsenz leiden. Mit ihrem kurzen Crêpe-de-Chine-Kleid und ihrem mit Henna gefärbten Bubikopf war sie sogar im Sitzen ständig in Bewegung. Ich war mit Bobby Shielders im Packard von seinem Vater. Es ist der einzige in dem blöden Kaff hier. Hinter dem Fischgeschäft hatten wir geparkt. Bobby hält sich für einen ganz tollen Hecht oder sowas. Jedenfalls wird er plötzlich zudringlich, hat seine Hände überall wie eine Krake. Ich gehöre nicht zu der Sorte Mädchen, nicht bei einem Kerl wie Bobby Shielders. Als ich ihn gerade wieder beruhigt hatte, sehe ich, dass uns eine Frau beobachtet. Und? Steht nur so da und beobachtet uns. Ganz schön unheimlich. Also sag ich zu Bobby, nichts wie weg hier. Und diese Frau war Mrs. Burton? Dazu komme ich gleich. Mhm. Am anderen Tag war ich nämlich bei Drummond, Sie wissen schon, im Süßwarenladen. Und da kommt genau diese Frau her und sagt, sie würde mich gerne sprechen und dass es um etwas wirklich Wichtiges gehe. Tja, wie sich herausstellt, kennt sie meinen Namen. Nennt mich Claire, als wären wir schon ewig dicke Freunde. Sie sagt, dass es äußerst bedauerlich wäre, wenn Dr. Hemmel, das ist mein Vater, wenn Dr. Hemmel erfahren würde, was ich in geparkten Autos treibe. Klar wie Kloßbrühe, auf was sie hinaus wollte. Und das wäre? Geld natürlich. Geld. Aber sie hatte keine Gelegenheit, davon zu sprechen, weil ich ihr nämlich einfach ins Gesicht gelacht habe. Ich sagte ihr, und das ist doch die Wahrheit, dass mein Vater lieber hören würde, dass ich in einem Auto rumknutsche, als zu erfahren, dass ich irgendwo rumhocke und mich volllaufen lasse. Und was hat sie geantwortet? Sie hat nur so ein verkniffenes, gehässiges Gesicht gemacht und hat gesagt, wir werden ja sehen. Richtig fies und eiskalt. Hat sie mit ihrem Vater gesprochen? Nicht direkt. Etwa 4 Tage später kam ein Brief an ihn, der hier in der Stadt aufgegeben worden war. Unsere Post wird uns sonst immer von Boston nachgeschickt. Also habe ich den Brief geöffnet. Ja, und? Darin stand, dass Dr. Hemmel vielleicht gerne wissen würde, dass seine Tochter im Packard von Mr. Shielders mit dessen Sohn herumpussierte. Sie hat wirklich herumpussieren geschrieben, ist das nicht ungeheuer? Haben Sie den Brief aufgehoben? Nein, ich sehe nur doof aus, ich bin ja nicht verrückt. Ich meine, warum ein Risiko eingehen? Kamen noch weitere Briefe? Nein. Und die Frau, die sie angesprochen hat, war wirklich Mrs. Burton? Genau. Ich habe John gefragt, das ist der Sohn vom Süßwarenhändler und der wusste, wer sie war. Hat sie noch mal mit Ihnen gesprochen? Ich habe sie nur noch einmal gesehen auf der Straße, im Vorbeigehen. Miss Hemmel, haben Sie eine Ahnung, wer Mrs. Burton ermordet haben könnte? Na, das liegt doch auf der Hand. Sie hat jemanden erpresst und der ist stinkwütend geworden und hat sie umgebracht. Was ist nun mit der Belohnung? Nicht, dass ich habgierig wäre, aber Taschengeld? Tja, Miss Lissy. Falls sich Ihre Informationen als hilfreich erweisen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Und das Geld wäre in Bar oder Scheck? Ich denke, dass wir uns auf Barzahlung einigen können. Prima. Erpressung? Tja, hört sich eindeutig so an. Eine Frau in mittleren Jahren, die finanziell mehr als abgesichert ist? Warum? Ja, manchmal geht es bei Erpressung nur um den Kitzel im Leben anderer herumzupfuschen. Emily, glaubst du, dass deine Stiefmutter so etwas getan haben könnte? Ja. Ich neige dazu, Miss Hemmel zu glauben. Aber ich muss gestehen, dass sie zu einem Typ gehört, der mir völlig fremd ist. Sie besitzt eine überwältigende Selbstbezogenheit. Die Frau der 20er Jahre. Falls Mrs. Burton tatsächlich jemanden erpresst hat, wird das leider schwer zu beweisen sein. Wer immer es auch war, wird sich wohl kaum freiwillig melden und es zugeben. Mhm. Vielleicht könnten Sie mit Mrs. Burtons Freundinnen und Bekannten sprechen, Mr. Boyle. Nadel im Heuhaufen. Aber es sind Ihre Mäuse. Wer möchte sonst noch mit uns reden? Der dritte und letzte Zeuge war ein stämmiger, kräftiger Mann in den 40ern. Sein Gesicht war von der Sonne gegerbt, vom Alter oder harter Arbeit gefurcht. Mr. Slocum stellte ihn uns als Mr. Hornsby vor. Sie sagen, dass Sie Informationen über den Mord an Mrs. Burton haben. Der Neger war's. Ich verstehe. Und welchen Neger meinen Sie? Den Alten, der mit den anderen draußen vor der Stadt wohnt. Charlie, sagen Sie zu ihm. Charlie? Er tut keiner Fliege etwas zuleide. Ich habe ihn aus dem Haus von den Burtons kommen sehen. Er hat Blut am Hemd gehabt. Hab's genau gesehen. Und er hat was in der Tüte dabei gehabt. Falls wir hier von der gleichen Person sprechen, nämlich von Charlie Peterson, so ist das ein Mann, der Hühner züchtet und schlachtet. Da wäre es nicht ungewöhnlich, dass er Blut am Hemd hat. Oder etwas in einer Tüte bei sich hat. Ein Huhn zum Beispiel. Er hat so verschlagen geguckt. Hab gleich gewusst, dass da was faul ist. Die Nigger machen nichts als Ärger. Fallen aus den Südstaaten ein wie die Heuschrecken. Wollen unsere Arbeitsplätze und unsere Frauen. Wer sagt das? Das weiß doch jeder Depp. Jeder Depp allerdings. Mr. Hornsby, Sie sind nicht zufällig ein Mitglied des Ku Klux Klan? Bin ich. Einer muss ja was tun, um das Land vor den Niggern und Juden zu retten. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber sind Sie nicht ebenfalls aus den Südstaaten? Na und? Ich bin hier raufgekommen, um das Gesocks los zu sein. Und was ist? Überall Nigger bringen am helllichten Tage weiße Frauen um. Ich glaube, dass wir genug gehört haben. Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Hornsby. Hätte ich mir ja denken können, dass Sie versuchen, mich um mein Geld zu bringen. Ich begleite Sie nach draußen. Treiben Sie es mit den Niggern, Slocum? Ich habe gehört, dass Ihr Harvard-Jüngelchen es mit denen treibt. Okay, Sportsfreund. Höchste Zeit, sich wieder in die Gummizelle zu verziehen und die Zehen zu zählen. Was haben wir denn da? Noch ein Niggerfreund? Nee, ich bin Nigger. Sieh bloß nicht so aus. Verschwinde. Willst du mich etwa zwingen, Fettsack? Versuch's doch. Prima Idee. Ich habe schon seit einer Woche keinen Schwachsinnigen mehr vor Mittagessen verprügelt. In dem Moment schlug Hornsby zu. Ich habe noch nie jemanden sich so schnell bewegen gesehen wie Boyle. Er trat einen Schritt vor, fing Hornsbys Schlag mit dem linken Unterarm ab, rammte dann seine rechte Faust 2-mal kurz hintereinander Hornsby ins Gesicht und trieb damit den stämmigen Mann zurück. Der dritte Schlag krachte gegen Hornsbys Kiefer und er ging zu Boden. Du hast mir einen Zahn ausgeschlagen, du Mistkerl. Leg ihn unter das Kopfkissen, als Glücksbringer. Das wird dir noch leid tun, Fettsack. Willst du noch mehr? Mr. Hornsby, wenn ich bitten darf. Wir sehen uns noch. Wird mir ein Vergnügen sein, Sportsfreund. Tut mir leid, Miss Borden. Es sah nicht so aus, als ob er freiwillig gehen würde. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Sache auf diese Weise geregelt haben. Sie waren toll. Ein Glückstreffer. Soll ich mich mal mit diesem Charlie unterhalten? Nach allem, was ich von ihm weiß, hat Emily recht. Aber vielleicht hat er etwas gesehen. Was ist mit Hornsby? Können Sie sich einen Grund denken, weshalb er Mrs. Burton ermordet haben sollte? Mir fällt bestimmt noch einer ein. Am wichtigsten erscheint mir, erstmal mit Mrs. Burtons Freundinnen zu sprechen. Sicher kann Emily Ihnen die Namen nennen. Das tat ich dann auch, als Mr. Slocum in seine Kanzlei zurückkehrte und Miss Lissy in ihr Zimmer ging. Viele Freundinnen waren es nicht. Mrs. Mortimer natürlich. Dann Mrs. Maybrick, die zusammen mit ihrem Mann den ersten Sommer an der See verbrachte. Und die alte Mrs. Marlowe, so ziemlich die wichtigste Frau in der Stadt. Sie gibt jedes Jahr ein großes Gartenfest und jeder möchte eingeladen werden. Audrey war früher oft bei ihr, aber in letzter Zeit nicht mehr. Warum? Das weiß ich nicht. Glauben Sie, dass es wichtig ist? Das muss ich erst noch rauskriegen. Zum ersten Mal überlegte ich ernsthaft, wer Audrey getötet hatte. Wer war mit einem Beil in unser Haus geschlichen und hatte 25 Mal auf sie eingeschlagen? Im Grunde konnte es jeder gewesen sein. Jeder, der verrückt und grausam genug war. Und dieser jemand konnte in eben diesem Moment einen weiteren Mord planen. Ich war so in Gedanken. Ich hatte die Tür gar nicht gehört. Plötzlich stand Vater neben mir. Er war endlich zurück. Du bist wieder da. Wo ist William? Bei der Polizei. Sie haben ihn verhaftet. Miss Lissy. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Walter Satterthwaite. Aus dem Amerikanischen von Ursula Maria Mössner. Miss Lissy, Angela Schmid. Emily, Adela Floro und Cornelia Boje. Daryl Slocum, Christian Berkel. Boyle, Walter Renneisen. Audrey, Cornelia Frobes. Vater, Michael König. William, Paul Herwig. John, Mark Schulze. Mrs. Mortimer, Doris Schade. Mrs. Archer, Elisabeth Endres. Chief da Silva, Thomas Holzmann. Officer O'Hara, Peter Pius Irl. Hornsby, Jochen Striebeck. Sowie Margret Karls, Werner Heindl, Stefanie Kutzer, Christoph Lindert. Ton und Technik Hans Scheck und Daniela Röder. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1998.